Ausspracheregeln 3 bis 4. Hier die Beispielwörter. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Senhor. Como estás, Carlos? Faz favor.